Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Podcast UFO, DPU, Das Podcast UFO.de. Mein Name ist Stefan Tietz, ich bin schon mal hier. Ich habe oft schon davon geträumt, mal nur mit euch alleine zu sein für so eine kleine, ganz intime Folge, wo man mal nicht unterbrochen wird. Hey, Florentin. Hi, sorry. Hey. Hab gerade, also. Hast du schon angefangen? Nee, hab ein bisschen angefangen. Hab schon bei uns vorgestellt. Hi. Und Florentin, von dem ich mir erzählt habe. Hi, hallo, das ist das Podcast UFO mit Stefan Tatzelmatzel. Wissen Sie schon, und Florentin Willorek. Ja, ich habe gerade noch meinen. Hey. Ich musste gerade noch meinen Shaker sauber machen. Hey, stimmt. Ich habe gerade. Stefan und ich, für alle, die es nicht wissen, die gerade erst angeschaltet haben, ihren Podcast-Empfänger. Stefan und ich leben am Limit. Am fortschrittlichen Spektrum des Menschheitsbegriffes. Hier in diesen vier Wänden wird der neue Mensch geschaffen. Der verzichtet auf Nahrung, auf jede Form von, Genuss. Nee, wir kippen uns seit ein paar Wochen nur noch, als Fehlkauf verteufelt, als beste Erfindung aller Zeiten erkannt. Fuel. Schreibt man Fuel nur mit H. Und das ist schon das erste Problem. Also marketingtechnisch, man weiß nicht genau, wie man es aussprechen soll. Aber geil, also man muss nicht mehr essen, das ist ein Nahrungsersatz. Man kann, ich habe gesagt, also ich will nicht abends da sitzen und mir eine halbe Stunde lang was zu essen machen. Ja. Nein, wo ich auch andere Sachen, wo ich mir eine schöne Symphonie von Rachmaninoff reinziehen kann. Nein, und deswegen habe ich gesagt, ich esse nicht mehr. Ich mache keine Zeit mehr für Essen, auch in der Pause hier. Nicht mehr so einen Quatsch beim Lidl nebenan holen. Nein, einfach nur mal dieses Pulver ein bisschen mit Wasser anreichern. Genau, es ist so ein Pulver, das man im Wasser in so einem Shaker shaket. Und dann, ja. So, das Problem ist halt. Du das Wort Shaker. Ja, ich weiß, aber das ist auch die Krux des Ganzen, weil das Ganze natürlich an diesem Objekt, ich glaube, an wenig Objekten hängt so viel Verachtung und Hass wie an einem Proteinshake-Shaker. Ich glaube, jemanden, der mit dem in der Hand erwischt wird, also stell mir vor, du fährst in der U-Bahn und du hast 10 verschiedene Gegenstände in der Hand. Welcher Gegenstand macht dich am unsympathischsten? Und ich glaube, ganz weit oben und in den Top 3, wenn nicht sogar auf Top 1, ist der Proteinshake-Shaker. Wo noch so irgendwie so, wo noch so eine athletische Frau, die so die Muskeln anspannt, abgebildet ist. Wo jeder sagt, okay, von allen Leuten, wenn jetzt der U-Bahn anfängt zu brennen, ja. Wer als erstes als Löschversuche versucht wird, ins Feuer zu werfen, ist der Spacko da hinten, der denkt, er würde jetzt irgendwie großen Muskelaufbau betreiben, weil er sich zum Zeug rein. Leute, die sich so Schuhe an den Rucksack machen, wo ich mir denke, oh mein Gott, du hast doch Schuhe an! Das muss doch reichen. Man kommt doch mit ein paar Schuhe über den Tag. Offensichtlich nicht. Oder Leute, so ältere Männer mit so einem kleinen Stofftier, was offensichtlich im Kind gehört, finde ich, ist mir immer so suspekt. Das stimmt. Oder Vaporizer natürlich. Oh, das finde ich auch ganz Vaporizer, wo man auch so direkt Trottel. So, das sind einfach so evolutionäre Marker. Wenn du rauchst, bist du wenigstens cool. Aber ich finde, Vaporizer nimmt alles, was Rauchen noch gut macht, auch noch weg. Ich glaube, cool wir haben einen neuen Level der Evolution erreicht. Weil Evolution ist ja, das Prinzip von Evolution ist ja sehr simpel. Schlechte Ideen sterben aus und die guten bleiben übrig. Ich habe das Gefühl, momentan haben wir das so ein bisschen 180 Grad gedreht. Ich habe das Gefühl, die schlechten Ideen nehmen Überhand. Aber interessant zu sehen, was das mit der Menschheit anstellt, wenn plötzlich nur noch die schlechten Ideen übrig bleiben. Sowas wie, das Problem ist, dass das ist halt kein, ne, dieses, das, was wir uns da reinkippen jeden Tag in unsere Münderlöcher, kein Proteinshake in dem Sinne, so Muskelaufbau, so wie man es kennt, sondern die Idee ist halt, da sind alle Nährstoffe drin, genau. Die man braucht in der perfekten Verhältnis. So, da ist genau viel Fett, Kohlenhydrate, also Eiweiß, genauso viel, drin? Alle Vitamine, ehrlich alles, jetzt? Ja, alles, was du brauchst, ist da drin. Du kannst es so halt so Astronautennahrung, so, da ist alles drin, was du brauchst, in möglichst einfach. Aber wenn du allein schon diesen Shaker shakes, du kommst dir vor wie der letzte Spack ein. Ich habe die ganze Zeit gesagt, sowas mache ich nie. Dann stand da so drin, wie die Astronauten, und ich habe es gekauft. Instant gekauft. Ja. Das sind so Sätze, da haben mich sofort Leute im Kasten. Ja. Nee, es ist ein bisschen, also wenn es was gäbe, wo man einfach so eine Infusion mit sich rumtragen müsste, wo man die ganze Zeit so, weil auch das, ich will auch diese 5 Minuten Shaken nicht mehr auf mich nehmen eigentlich, das ist mir auch noch zu viel. Mhm. Also wenn ich dann einfach so intravenös mir so einen Spritz immer geben müsste, das finde ich cool. Einfach so reinballern, einmal so einen Shake und dann bin ich gut. Das wär eigentlich noch besser ein bisschen. Ich habe aber auch, also man kann sich nur davon ernähren, wenn man möchte, da ist alles drin, was man braucht. Aber, habe ich auch mal gehört, da hat sich irgendjemand versucht, nur von Bier zu ernähren, weil ja Bier auch so eine Art, man sagt ja flüssiges Brot, ist was da dran isotonisch. Ist, weiß ich nicht. Oh, Und, aber dann kam raus, du weißt ja nicht mehr, was isotonisch bedeutet. Sind Bücher isotonisch? Ich glaube, alles ist isotonisch auf eine gewisse Art. Und bei dem Experiment kam raus, der Typ ist gestorben, und da hieß es, ja, Bier hat an sich schon alles, was man braucht, außer Salz. Und der ist an Salzmangel gestorben. Und deswegen tatsächlich, aber ich habe mir echt gefragt, so, also du kriegst gerade eine Mate. Wie viele Kalorien hat die? Guck mal drauf, pro 100 Gramm. So viel wahrscheinlich. Ne, 26. 26 Kalorien. Ja. So, aber würdest du dich irgendwann satt fühlen? Weil Mate hat ja Kalorien. Und ob du jetzt, weil das ist ja Zucker. Zucker ist ja, Kohlenhydrate ist dasselbe wie Brot. Blöd gesagt. Aber Brot macht dich mega satt, bist aber du Zucker hier von, nicht so. Bist du von diesen 26 Kalorien in der, ja, so einer, was ist das hier, 0,5 Liter Mate satt bist, glaube ich, bist du an Herzrasen gestorben. Nee, aber ich glaube, prinzipiell das, ja. Nee, also, guck mal, 26, dann hat eine Flasche, hat dann 130 Kalorien. So, das ist so wie ein Brötchen, so ein halbes Brötchen vielleicht. Ja. Ein Brötchen. Du hast das so ganz merkwürdige Kalorientabellen in deinen Gag-Dokumenten. Mittlerweile sind es keine Gag-Dokumente mehr, sondern so abgeschriebene Kalorientabellen. So alles, das ist mittlerweile, auch falls ihr euch wundert, warum keine Tweets mehr raushaut. Wenn ein Tweet, also die Tweets, die jetzt kommen könnten, die wollt ihr auch gar nicht lesen. Das wäre einfach so, Leute, Achtung, Brötchen haben mittlerweile 130 Kalorien. Solch ein Tweet wäre das mittlerweile. Ich finde... So Verbraucherhinweise. Man braucht einen Weiß Florentin. Es ist so, ich finde, das Konzept von Persönlichkeit ist überbewertet. Ich finde, man kann wild seine Persönlichkeit wechseln. Man kann jetzt sagen, ach, jetzt bin ich plötzlich so ein Fitnessfreak und so. Und ich glaube, das Einzige, was einen davon hindert, Persönlichkeit ist, das Image. Ist Charme. Nee, also, dass sind die Leute, die den anderen Phasen auch schon mitbekommen haben. Wenn ich sage plötzlich, ich bin jetzt ein professioneller Jogger, dann sagen die Leute... Aber während, wenn ich in die Uni gehe, wo ich dann neu bin plötzlich und sage, ich bin professioneller Jogger, sagen Leute prinzipiell erstmal, ja, ah, ist klar, hi, ich bin übrigens Marco, schön dich kennenzulernen. So. Ja, das stimmt. Aber also wir sind ja immer in unserem Autorenraum und ich sag mal, da sind wir jetzt innerhalb der Firma, würde ich vielleicht schon so eher exzentrische Charaktere, die sowas auch einfach gerne mal weglachen. Was? Und das ist eigentlich üblich, dass man sich... Bitte, was sind wir? Exzentrisch? Das ist auch üblich, dass man sich über die... Ja, Florian, ich meine, wir werden exzentrisch. Das stimmt nicht, Stefan 2. Das ist auch so, dass man sich über die Schwächen der anderen lustig macht und so. Aber heute waren wir mal essen mit mehreren aus der Firma und dann saß ich neben einem... Ja, ganz kurz, während ich allein in meinem Autorenraum weil du mein Juul getrunken habe. Also. Und du plötzlich sagst du an Tag 2 deiner Diät, sagst du, nö, ich esse jetzt erstmal schön Burger fressen mit den ganzen Leuten. Darauf wollte ich da vorhin hinaus. Man kann allein von Juul überleben, aber meine einzige Angst ist, dass wenn ich jetzt nur noch Juul, also nur noch Flüssignahrung trinke, dass dann meine Zähne degenerieren. Nee, die Zähne so zu so Knorpel werden, die man so auch biegen kann. Sich so auflösen, weil der Körper sagt, so, ich brauche keine Zähne. Ist das so? Nee, so schnell reagiert es aber, glaube ich, nicht. Doch, ich glaube, alles, was du nicht mehr benutzt, wird abgebaut. Ich dachte eine Zeit lang, ich wäre so ein Supermensch 2.0, weil ich hatte sehr lange keine Weisheitszähne, haben sie nicht gebildet. Da dachte ich mir, ja, mein Körper weiß Bescheid. Mein Körper weiß, die braucht man nicht mehr. Hat das Memo bekommen. Hat er schon abgesondert. Und wahrscheinlich ist mein Steißbein auch wesentlich verkürzt, weil ich schon Supermensch bin. Ja. Stellt sich raus, hat sich herausgestellt, extrem krass verstümmelte Weisheitszähne, die sehr spät jetzt erst nach oben kommen und dann massiv viele Nerven mit sich ziehen in den Tod später noch. Aber hast du ja schon rausgezogen? Nee, wird noch ein Riesenproblem. Im kommenden Jahr, schätze ich, wird das ein Riesenproblem. Aber das jetzt, also... Die haben so einen großen... Also dieses Röntgen-Ding war so ein Mittelfinger, der sich so aus dem... so ein mittelfingerförmiges Gebilde, was sich so rausschiebt. Das ist so ganz unangenehm. Aber das ist jetzt evolutionär ein echtes Problem, weil wir werden die Weisheitszähne nicht mehr los. Weil wir so gut darin sind, dass wir dann irgendwie super gut betäuben können und die rausoperieren können und so. Ja, meine große These, dass wir die Evolution getötet haben. An uns. Dass wir nicht besser werden können, weil wir halt zu gut sind für die Evolution. Ich habe Evolution eh noch nicht so hundertprozentig verstanden. Falls ihr das Evolutionsstoryline schon seit Folge 12 folgt, wisst ihr das bereits. Weil zum Beispiel Augenbrauen. Man sagt ja, man hat Augenbrauen, damit einem Schweiß nicht in die Augen läuft. Aber das... Nee. Das ist, wenn man, ich weiß nicht. Oder damit man die Emotionen besser... damit man im Schwimmbad mehr Grip hat, mehr Aerodynamik. Oder damit man Emotionen auf größere Distanz übertragen kann. So. Oh, da ist jemand interessiert. Oh. Da ganz hinten. Damit Bon Jovi auf der Bühne sehen kann. Oh, da hinten interessiert sich gerade jemand für den Song. Der ist skeptisch. Er ist so in der Savanne mit so einer Fernluke. Und dann so guckt so, ist der skeptisch. Hitler ist gerade wütend. So die beiden Augenbrauen so einfach so zu zwei. Ja, aber damit das funktioniert, müssten ja alle Menschen, die keine Augenbrauen hatten, so massive Probleme mit Schweiß in den Augen hatten, dass sie deswegen aussterben. Oder die Leute so angewidert waren von denen, dass sie nicht mit von denen vorgeschlanzt haben. Ja, oder halt Handtücher sich einfach Schweiß abtrocknen. Nee. Warum wachsen Frauen eigentlich nicht diese Nadelbäusche? Diese, ja, jetzt fällt mir leider für den Gag das Wort nicht ein. Diese Dinger, wenn Frauen nähen, oh, ganz weit, ich muss ganz weit ausholen. Also, wenn Frauen nähen, haben die doch manchmal dieses, ja, so ein Halbmond. Und das, ich nenne es mal Poffel. Poffel. Und da ist dann, kann man so Nadel reinstechen und so. Ja. Warum merkt der Körper nicht, gut, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus wollte. Ich gebe weiter an Florentin. Also nur so viel, es ist ein bisschen verwirrend, aber das sind die ursprünglich von Huel. Ich glaube, das tut uns nicht gut. Wir werden langsam darauf umsteigen, weil... Ich war am Wochenende auch im Kino und mir davor habe ich 3 Tage lang dieses Zeug genommen und dann habe ich Ghost in the Shell gesehen und das war teilweise so ein sehr bunter Film. Da war mir die Helligkeit aber auch zu viel und dann dachte ich mir auch kurz, oh, ist das überhaupt so gut? Dann habe ich zwischendurch auch Sternchen gesehen, da musste ich manchmal die Augen zumachen. Und dann waren, ich glaube, der Film war schwarz-weiß und mein Körper die ganze Zeit diese Farben. Also das war ganz komisch. Auch dieses, das war alles so hell und ich führe das aufs Fuel zurück. Ich habe zu viel davon gegessen in der letzten Zeit, glaube ich. Das ist auch nicht gut. Ich habe auch, Stefan ist ja als Fehlkauf-Stefan bekannt, aber irgendwie, also ich mache es mittlerweile so, wie so ein Kanarienvogel in so einem Bergwerk, den man so vorschickt und wenn der überlebt, dann geht man da auch hin. So mache ich Stefan. Ich lasse Stefan erstmal Sachen kaufen und dann, wenn das irgendwie halbwegs funktioniert, so wie mit dem Zeug, dann kaufe ich es mir auch. Ja, aber ich glaube, ich bin mittlerweile ein bisschen zu sehr in deinen Bann geraten. Ich glaube, ich übertreibe es ein bisschen. Ja, ja. Du nimmst auch mittlerweile so, wenn der Kanarienvogel so halbtot in der Ecke liegt, sagst du, ja komm, was der soll ist, denn der Geist? Der ist müde. Der schläft nur. Müde komm, ich geworden. Ich hole mir dieses Zeug auch. Aber wer ist auf die Idee gekommen mit diesem Kanarienvogel? Ist es ein Kanarienvogel oder ist es nicht einfach irgendein Meise? Nee. Wie sagt man, hab ich? Nee. Nee, Kanarienvogel ist doch so ein gelber. Halt wie dieser Tweety. Was? In deinem Kopf ist Habicht direkt neben Kanarienvogel. Ist es Habicht? Nee, von den Looney Tunes, der gelbe. Tweety. Der ist doch ein Kanarienvogel. Bin ich mir nicht so sicher. Was sind denn Kanarien eigentlich? Das Kanaren. Klingt wie so eine Krankheit. Oh, ich hab die von Kanarien. Ja. Ihr merkt schon, wir haben von wenig Ahnung. Außer. Ja, keine Ahnung, keine Überleitung eingefallen. Ja. Aber mir ist neulich eingefallen, du hast ganz am Anfang mal irgendwann im Podcast von diesem Fahrradverkäufer erzählt. Mhm. Und der dich nur kennengelernt hat in den seltsamsten Situationen, wo du ein Fahrrad kaufen wolltest und halt immer umgefallen bist damit. Und der dich immer, dieser eine Mensch, der dich immer dann sieht, wenn du es am wenigsten willst, dass sich überhaupt jemand sieht und der dich halt nur so kennt. Mir ist aufgefallen, ich habe auch so einen Menschen in meinem Leben. Und zwar ist es der Heizungsmann. So, der kommt manchmal und dann hängt für Monate lang hängt so eine Excel-Tabelle im Hausflur rum. Man muss sich eintragen, wann der denn kommen soll. Der langweiligste Superheld der Welt. So, und dann hängt die aber ewig da. Und ich bin der Erste, der sich einträgt, weil ich der Einzige bin, der mir sofort auffällt, dass was anderes ist im Hausflur ist. Und dann schreibe ich mich da immer rein. Und dann vergesse ich aber immer, weil ich nehme dann auch mal einen Termin vor der Arbeit. Weil das ist der einzige Termin, an dem ich kann, weil so spät nach der Arbeit kommen die halt auch nicht mehr. Und dann kommt der immer morgens und ich vergesse das immer, weil die so lange da hängt. Und dann, das ist so ein Mensch, ich muss für den, glaube ich, der langsamste Mensch sein der Welt, weil der weckt mich dann immer und dann stehe ich immer so halbnackt dann vor ihm und dann sagt er immer, ja, Herr Tietz, hier ist die Rechnung. Und ich lese dann immer noch so auf dem, weil man kann sich ja nicht wieder hinlegen, wenn er dann da ist. Der ist ja dann eine halbe Stunde lang in der Wohnung. Ja. Und dann kann man sich nicht wieder hinlegen. Man hat aber auch nichts anderes zu tun, weil man ist vor der Arbeit. Man macht da halt auch nichts. Und das, was man machen würde, würde man da machen, wo er jetzt ist, im Bad. Hm. Also bin ich dann immer, setze ich mich dann immer aufs Bett und warte halt, bis er wieder geht. Aber schlaf dabei dann so halb ein und dann, Herr Tietze, keine Reaktion. Herr Tietze, keine Reaktion. Dann kommt er so halb ins Schlafzimmer. Herr Tietze, die Rechnung. Was? Und dann halt so der langsamste Mensch der Welt. Was hält er mich eigentlich für einen Trottel? Ja. Ja, ich reagiere ja auch halt also nicht, wenn man so morgens noch so ein Halbschlaf ist. Und dann macht man auch so komische Dinge. Dann mache ich Kaffee, was ich morgens auch nicht mache. Und so halt so Dinge, die man halt dann macht, so Übersprungshandlung mäßig. und trage so Dinge von A nach B und so Zettel, die auf dem Schreibtisch liegen, trage ich einfach woanders hin, damit er denkt, ich habe gerade ein Leben und jetzt bin ich einfach wieder aufs Bett. So, das ist ein ganz komisches Verhältnis, glaube ich, was wir haben. Ja, bei mir ist auch so, bei meinen Mitbewohnern, die, es ist immer so, manchmal kommen die in mein Zimmer oder klopfen oder wollen so, ah, hey, deine Wäsche ist fertig oder irgendwie sowas, ganz kleine Sachen. Waschen für dich. Solche Sachen. Und wirklich, das ist jetzt vielleicht 6-mal vorgekommen und wirklich jedes Mal habe ich mir zufälligerweise gerade ein Gute Arbeit Originals Video angeguckt. Ach. Von mir selbst. So. Und dann kommen die rein und sehen und die müssen auch denken, nichts anderes, was ich mache den ganzen Tag, ist mich selbst im Internet anschauen. Und manchmal lache ich. Und Post von Wikipedia bekommen. Ja, und manchmal lache ich auch sehr laut. Also die müssen denken so, ich gehe auf die Arbeit, drehe da Sachen und gehe nach Hause und schaue mir dann konstant die Sachen immer wieder an und gehe zur Arbeit. Das ist so ein Perpetuum mobile einfach, wo ich so hin und her gehe. Und also es ist eine Selbstbeweihräucherung einfach. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ich habe noch nicht überlegt, ich habe gerade überlegt, wo du gesagt hast, mit dem, dass sie dann die Wäsche ist fertig, Florentin, dass sie Dinge für dich machen, dass du die einfach so degradiert hast. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, in so manchen MMORPGs hat man ja so Gefährten, die man dann losschicken kann, Dinge machen. Ja, ich habe da immer ein schlechtes Gewissen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, was hat man denn für ein Verhältnis zu denen eigentlich? Ja. So, man macht nie was für die. Nie. Doch am Anfang rettet man die vielleicht einmal, deswegen hat man die dann als Gefährten. Das ist auch so ein Ding. So, und dann rettet man die und so, ah, oh, du hast mein Leben gerettet. Und dann so, ja, schleif mal 2000 Edelsteine für mich. So, okay. Den Rest deines Lebens lang schleifst du jetzt für mich Edelsteine. Okay? Damit du besser wirst darin. Und nur darin. Und die müssen sich auch irgendwie denken, so, wäre ich doch einfach gestorben. So, und jetzt lebe ich hier in so einer Sklaverei und muss für den Typen irgendwie da so, brat mir 100 Hasenfilets. Aber dein Leben lang auch noch, das ist ein Task, weil du musst darin besser werden. Ich will dich darin spezialisieren. Ja, ja. Das ist eine ganz komische Welt. Auch ich dachte mir auch so, wenn du bei Pokémon aufwächst, in der Pokémon-Welt, aber dann in so einer, halt nicht in einem Startergebiet aufwächst als Kind, sondern plötzlich in so einem Advanced, so neben der Liga, Endliga. Ja. Wie heißt die nochmal? Pokeliga. Okay. Wow. Das war naheliegend. Kurz vergessen. Bin ich nicht. Wie heißt die Währung nochmal? Pokedollar. Alles klar. Wie heißen die kleinen Tierchen? Digimon. Ja. Na. Und dann, stell dir mal vor, du wächst so ganz am Ende auf. Und gehst dann, so hast dann von deiner Mutter zum ersten Mal so ein Startup-Pokémon bekommen, so ein Level 3, und dann gehst du ins hohe Gras und dann ist da so ein Level 100 Mewtwo. Ja. Und mach dich einfach fertig. Das stimmt, wenn du nicht gerade in der Nähe von Alabastia wohnst. Ja, dann hast du echt verschissen. Du bist instant tot. Ja. So einfach überall so wilde Ibitax, die dich mit Level 1000 angreifen. Ja, vor allem, ich dachte immer, es ist immer so, dass alle Kinder Pokémon kriegen, aber ja nur die von Professor Eich, der gibt dir dein erstes Pokémon. Alle anderen Kinder wachsen normal auf und werden nie Poketrainer. Das ist auch uncool, wenn du in so einer, wenn du Alabastia versackst. So auch einfach. Oh, ja. Ash. Oh, nee. Oh, nicht so wie, aber das ist auch mega uncool. Ja. Du musst echt aufpassen, wo du aufwächst. In der Pokémon-Welt, ja. Wo glaubst du, wo sind wir gerade? Sind wir in so einer Low-Level- Welt oder sind wir gerade schon im krassen Gebiet? Stimmt, die Frage ist, sind wir NSCs oder SCs? Ja, das stimmt. Und wer ist der SC in unserer Welt? So, wir sind in einer Matrix, die nur für eine einzige Person geschaffen wurde. Aber wer ist das? Wir sind nur im Hintergrund. Und bereiten wir uns gerade nur auf den Moment vor, dass wir den mal treffen. Oder vielleicht ist so eine GTA-Welt und irgendjemand fährt gerade mit einem Auto durch die Gegend und fährt Passanten um und hört im Radio unseren Podcast. So, dass wir nur einer von diesen Radiosendern sind, die laufen für diese eine GTA-Welt. Auf die man manchmal aber aus Versehen kommt, weil man genau nicht weiß, wo die Bremse ist. Ja, und sich dann vergisst, wie man den Radiosender umschaltet. Und wer anbleibt. Der Rest des Spiels. Alter. Aber er nervt. Also latent nervig einfach. Ja, ja. Was hast du mal gehört für einen Radiosender? Ah, ich habe nie GTA gespielt. Ich habe Wave 103 ist der beste Radiosender jemals in einem Videospiel von Vice City. Wave 103 ist so ein guter. Ich spiele Videospiele per se mit Musik aus und eigener Musik. Macht mir nicht, Story ist wichtig. Idioten, interessiert mich nicht. Ich will ballern. Ich will schön die Leute wegballern. Ich war der Uncoolste. Ich habe ja nicht mal GTA gespielt, sondern True Crime, Streets of LA. Was die Gamecube-Variante von GTA war. Weil auf der Gamecube, die ich hatte, gab es kein GTA. Und dann haben wir True Crime gespielt, wo man halt einen Polizisten gespielt hat, aber auch halt so Open-World-mäßig durch die Gegend fahren konnte. Aber es war ganz geil. Du konntest dann auch so allen Leuten irgendwie die Autos abnehmen und dann bist du durch die Stadt gefahren und dann waren so kleine Verbrechen, die du dann aufklären konntest und so. Und das war schon ganz geil eigentlich. Ich finde diese Faszination Open-World-Game so interessant, ja. Weil draußen vor dem Fenster ist das beste Open-World-Game. Es ist das most advanced Open-World-Game. Aber man ist halt uncool. Man ist halt nicht, man ist halt nicht Niko Bellic, sondern man ist halt Stefan Motherfucking Tietze. Aber das Tolle an der Open-World in einem Videospiel ist, du weißt, dass sie nicht perfekt ist. So, du bist ja deine Welt gewohnt und du weißt, sie ist perfekt. So, die Physik-Engine ist perfekt, es ist alles gut, jeder Raum ist animiert. Man selbst ist noch nicht perfekt. So. Aber in der Physikwelt von so einem Spiel habe ich, das Erste, was man macht, ist, man nimmt erstmal ein Auto und fährt erstmal so lange geradeaus, bis man nicht mehr weiterkommt. Ja. So, einfach, wo sind die Ecken der Realität? So, das ist so dieser, das ist, glaube ich, so der Entdeckerdrang, den du in deiner Welt nicht unterbauen kannst, weil alles wurde schon entdeckt. So, du läufst so, oh, ich habe hier in Köln einen neuen Landstrich gefunden. Nope. So, aber da kannst du neu, und dann habe ich auch immer geguckt, so, kann ich mich so in die Häuser reinkeilen, dass mich da irgendwie die Gegner nicht mehr treffen und ich dann alle abschießen kann, die können mich aber nicht mehr treffen. Kann ich in Häuser wenn ich so rein, die noch nie jemand getroffen, wo nie noch drin genau, war. Wo ich mich so reingebuggt habe oder sowas, ja, deswegen, wo jetzt erst bei Donkey Kong 64, nee, doch, ich glaube, es war Donkey Kong 64, wurde jetzt erst vor einem Jahr irgendwie so eine Banane gefunden, die davor noch nie jemand gefunden hat. Die irgendwie so eine goldene Banane und dann konnte man immer so abschließen mit, oder irgendwie sowas, ich vereinfache jetzt, mit goldenen Bananen und dann hat aber irgendjemand mal sich den Code angeguckt, wo man irgendwie immer zu allen Gegenständen springen kann und dann ist er irgendwo hingesprungen, wusste nicht, hä, was ist das denn? Und dann ist er irgendwie so unter so einem Laubhaufen, wo niemand jemals drauf gekommen ist, war noch eine goldene Banane. Aber er ist auch nicht drauf gekommen, indem er gespielt hat, sondern auch nur hat es durch den Code. Oh, aber cool. Es hat nie, in den gesamten Jahren Donkey Kong, krass, nie jemand drauf gekommen, dass diese goldene Banane unter dem Laubhaufen ist. Also es gibt vielleicht da noch Spiele draußen, wo unerkannte Dinge sind. Aber ich war nie so gut. Warst du gut in solchen Spielen? So Tetris und sowas? Ich weiß, ja, ich habe mich immer sehr gut gefühlt, aber dann habe ich mal in anderen Spielen gesehen und dann dachte ich mir, ups, okay, das lasse ich lieber auch mal sein. Genau wie Fußballtraining. Nee, ich habe halt in wenigen Spielen habe ich mich intensiv damit, in WoW gibt es auch wahnsinnig viele versteckte Sachen, wo dann irgendwelche, sich immer zur gleichen Tageszeit, sich irgendwelche Kinder irgendwo versammeln und dann fangen die an zu singen und dann laufen die irgendwo hin und dann werden da ganz viele Leichen gefunden und so und dann Das sagt dir niemand, das checkst du nur so neben und denkst dir so, okay, creepy, krass, so, oder vielleicht habe ich es mir auch nur geträumt. Das war deine Vergangenheit, die du gerade irgendwie so in die Ecke deines Minds wegsperrst. Kann auch sein. Aus Fehlkauf Stefan wird jetzt eine advanced Version, weil ich will diese Person ja hinter mir lassen, das wisst ihr alle, diese Person da nervt, das ist eine Klette. Ich gehe jetzt zu einer neuen Persona über, die Person, die die Fehlkäufe verkauft. Ah. Und zwar Profit für Stefan. Mehr Geld. Ja. Ich bin Katsching, Stefan. Mhm. So, meine Tesla-Aktie ist durch die Decke gegangen. Müssen wir nicht drüber reden. Mega. Und jetzt auch noch, fange ich mit eBay an. Ich werde zum Power-Seller und verkaufe jetzt, ich habe so eine Workstation gehabt, wo man halt so Beats mitmachen konnte, so einen Drumcomputer. Moment, nicht benutzt. Ganz kurz drauf eingehen, weil, nein aber ganz och, kurz. Mann. Sorry, aber von allen, also wir wissen, dass du ein Instrumente-Freund bist und dass du eine Posaune bei dir rumhängen hast, aber jeder kennt ja, jeder kennt ja diese Geräte. Da hab ich was. Für euch. Aber jeder kennt ja diese Geräte, wo so einfach so Kacheln drauf sind, die sehen aus wie so ein großer nicer Dicer, wo dann auch so Sachen leuchten und dann drückt man da so drauf und dann so ich und dann kann man da so als DJ so, ja, genau, so krasse Sachen Sampler machen, so Sample so und dann irgendwie, und das ist wirklich das Uncoolste, was es gibt auf der Welt. Klar, es gibt so geile Videos von Leuten, die das mega cool können und dann so Beats machen und so, aber sich das zu kaufen und nie zu benutzen ist so uncool. Ich glaube, es gibt manche Gegenstände, sind allein nur deswegen rentabel, weil sie von Leuten gekauft werden, die sie einfach nur aus Prestige kaufen, aber nie benutzen. Ich wollte das wirklich benutzen, weil ich fand es wirklich cool. Ja, aber klar, natürlich wolltest du es benutzen, ja klar. Natürlich habe ich es nicht gemacht. Aber ich glaube, die gesamte Musikindustrie lebt davon, dass Leute denken, ah geil, jetzt ein cooler E-Bass. Ja. Kaufen, nie benutzen, versauern. Aber das war, und ich habe denn jetzt, das jetzige Gebot ist schon 10 Euro über dem Preis, weil ich bin nicht mehr auch, also ich kann, glaube ich, ganz gut verhandeln und kriege dann auch immer ganz gute Preise und so. Und ich glaube, das habe ich ganz gut raus. Anscheinend ja, weil ich habe alle Gegenstände, die ich bis jetzt wieder reingestellt habe, jetzt schon mehr Gebote. Was hast du denn alles reingestellt? Vielleicht können die Leute mal bei dir ein bisschen shoppen. Ein Jump-Computer, einen alten iMac, den ich nicht mehr benutze. Der kann weg. Was kann noch weg? Alte Kopfhörer habe ich reingestellt. So ein paar Dinge. PlayZ 3 natürlich. Schaut mal bei eBay. Vielleicht, MacBook Air. Vielleicht kann man dem Pufopedia-Eintrag von Stefan Titzer noch einen eBay-Account zahlen. Aber die Bilder, die mittlerweile auf der Pufopedia sind. Fuck, Alter, die Pufopedia ist komplett eskaliert. Wir dachten, das ist so ein kleines Fun-Projekt. Aber die graben da Sachen aus. Holy shit. Da sind Bilder von mir drin. Die habe ich noch nie in meinem Leben. Dieses Abiball-Foto, was da drin ist, ist erstens ein bisschen diffamierend. Das sieht aus wie so ein Paparazzi-Foto, was von so einem Promi gemacht wurde, der irgendwie beim Fremdgehen erwischt wird. Also erstmal, das Foto habe ich noch nie von mir gesehen, nirgendwo. Ich habe auch Fotos von mir gefunden von der Abi-Verleihung, wo ich mir dachte, ich habe damals die Fotos von dem Fotografen, der die Abi-Verleihung fotografiert hat, persönlich geschickt bekommen. Die sind nirgendwo öffentlich. Ja, das ist interessant. Und trotzdem, also richtig krass. Wo wir gerade bei der Posaune waren, ich habe neulich mal eine Aufnahme gefunden. Ich will dich auch mal ein bisschen zeigen, wie ich mitmache. Also wie ich auch lerne, dazu lerne und ich langsam besser werde an der Posaune. Und ich habe den Herr der Ringe-Soundtrack für mich entdeckt, um darauf ein bisschen rumzuspielen. Ja, können wir auch gleich darüber reden. Ja. Und es ist echt interessant. Ihr müsst mal darauf achten, ob ihr raushört, wann ich anfange mitzuspielen. Es ist aus dem zweiten Film von Herr der Ringe. Riders of Rohan ist es, glaube ich. Hört mal rein. Vielleicht ist ein bisschen. Vielleicht hört ihr nicht genau, wann ich reinkomme, weil ich bin halt schon sehr gut. Und dann das Orchester, das hört man noch nicht genau. Aber vielleicht achtet mal gut drauf. Ganz was. Das ist schon nicht so schlecht. Das ist schon echt gut. Wie viele Jahre Übungen waren da dahinter? Das war ein Monat oder so. Wow. Manchmal hört man mich dann auf der Aufnahme auch noch fluchen danach. Oh, scheiße. Ich glaube, jeder hatte gerade ein wunderschönes Bild vor dem Kopf. Wie Stefan, 4-Meter-Mann-Titze. Mit dem Hochkopf. Mit dem kleinsten Kopf der Welt. Hochrot in seiner Küche steht. Ja. Aber das ist, also das, ich halte euch mal auf dem Laufenden, wenn ich mich da entwickle. Aber da frage ich mich wirklich, wie konnten sich Instrumente durchsetzen, bei denen es schon so schwer ist, überhaupt erst Töne hervorzubringen? Das, die gleiche Tonfolge auf einem Klavier schafft jeder Mensch der Welt mit 5 Minuten. Weil die Tonerzeugung schon an sich einfacher ist. Ganz einfach, simpel. Ton drücken, dann. Ja. Wie konnte sich jemand erfindet die Posaune und denkt sich, okay, nee, lassen wir. So, warum hatte jemand überhaupt den Ehrgeiz, so lange, ohne zu wissen, wohin das führt, so lange die Posaune zu spielen, bis es mal schön klang. Zumal Posaunen ja auch, also innerhalb des Orchesters, ziemlich uncool sind. Weil die machen ja nicht, die spielen oft nicht die Melodie, sondern meistens nur so Fanfaren. Also im Hintergrund einfach so ein paar so rhythmische Sachen. Also der E-Bass, was der E-Bass in der Band ist, ist die Posaune im Orchester. Ja, aber unverzichtbar. Ja, unverzichtbar, auch gut für Stimmung und so. Und Inception, wo wäre Inception heute ohne die Brass-Section? Aber auf der anderen Seite, sowohl Horn als auch Trompete sind erstens besser zu hören und zweitens auch einfach häufiger haben die cooleren Parts, so die coolere Melodie. Also Posaune ist eigentlich nicht so. Ich habe für mich jetzt halt wegen dieser Slide und dieser Größe und dieser Lautstärke einfach so einen gewissen Appeal gehabt. Ich weiß nicht. Ja. Auch Geige ist ja so unglaublich. Ich war irgendwie. Schwierig. Bei so Musikvorspielen. Ich weiß nicht, ob du lange in der Musikschule warst, aber da jedes Jahr Musikschule und dann immer haben alle vorgespielt. Und es war halt wirklich einfach immer so ein Weg nach Stalingrad, weil das war ja von Klassen niedrig bis hoch. Und die ersten Klassen, wo du einfach denkst, Alter, geh sterben. Du einfach wirklich, und vor allem, wo dann die Lehrerin hat dann immer am Flügel die Geigenspieler mit, und die Lehrerin halt so, düdim, düdim, schön. Düdim, düdim, und dann kommt, und ich so, halt du mal kurz die Klappe, lass mich kurz die Lehrerin hören, einfach so. Ja, aber dann ganz am Ende kamen bei uns immer die Keyboard-Spieler. Da dachte ich mir immer, wie können alle gerade nicht Keyboard spielen? Weil du hast die Stimmung im Sack. Also die Stimmung nach 15 Stunden ist dann halt einfach, der drückt auf den Knopf und es geht so ein Samba-Beat an. So, da, da, da, da, da. Und alle schon, die Eltern schon, wow. Er kann jetzt irgendwie so eine seltsame Mundharmonika-Musik darüber spielen. Scheißegal, der Samba-Beat macht es einfach. Also das Keyboard gewinnt immer automatisch halt, weil es eine Stimmung macht. Aber das ist auch einfach unfair, weil das Ergebnis ist einfach nicht gleich verteilt. Und ich würde manchmal gerne sagen so, hey, hallo Leute, ich spiele die Geige. Für alle, die keine Ahnung von Musik haben, Geige ist fucking schwer. Total schwer zu spielen. Das heißt, das, was ihr bei dem Klavier gerade genossen habt, ist bei mir einfach 100-mal so viel Arbeitaufwand. Und das, was ihr jetzt gleich hört, ist viel besser als das, was ihr gerade gut fandet vom fucking Klavier. Fick dich, Klavier. Ja, ja. So, viel Spaß mit bei Geige. Ja, ich war wo wir gerade auch dann über Musik reden, ich war bei einem Herr-der-Ringe-Konzert. Und zwar war Herr der Ringe live im Konzert, die haben den Film gezeigt in der großen Lanxess Arena, 15.000 Leute waren da, die haben den Film auf der großen Leinwand gezeigt und es war halt eine Version. Welcher Film? Herr der Ringe Teil 1, Gefährten. Und dann war tatsächlich die Musik halt auch ausgemischt. Also es war eine Version ohne Filmmusik und ohne Gesang und so. Und dann war davor halt ein riesen, so ein 90-köpfiger Chor, 90-köpfiges Orchester. Und die haben dann einfach die Musik dazu live gespielt. Das war mega beeindruckend. Es war unglaublich beeindruckend. Und allein die Anfangsschlacht, so, das war richtig episch. Aber dann kommt es irgendwann zu so einem Moment, ganz am Ende, wo die dann gegen die Orks kämpfen. So die Uruk-hai sind es, glaube ich, dann schon. Ja. Da kämpfen sie dann am Ende auf dieser Anhöhe. In Amon-Hen, ja. Nein, Amon-Hen, alles klar. Und da kommt dann nicht mehr der volle Chor zum Einsatz, sondern ein Kinderchor. Mhm. Lustigerweise. Kam als Situation, dass im Hintergrund einfach brutalerweise Orks geköpft wurden. So ein und dann einfach so in ein Messer in den Hals und dann Blut und im Schmatzer. Und davor einfach so ein Chor so von 15 jungen Mädchen, die dann so singen mit so einer Dirigentin und einfach so ganz schön singen. Dreht euch auf gar keinen Fall um, Kinder. Und im Hintergrund einfach Köpfe. Ja. Das fand ich so lustig. Aber der ist ja ab 12, oder ist er ab 16? Ja. Der weil kann sonst gut dürfte sein. Das ja gar nicht in die. Dürfen die es ja gar nicht. Die dürfen das nicht. Deswegen haben die auch so Augenbinden alle gehabt. Aber das war wirklich lustig, dass so ein frommer Mädchenchor hier immer so schön singen. Und im Hintergrund wird es einfach brutal. Das finde ich auch so weird, cool. Dass teilweise Kinder in Filmen mitspielen, die sie nicht sehen dürfen. Ja. Die spielen in dem Film mit, aber der Film ist ab 18 und dann auch so, okay, kann ich mal kurz sehen, wie ich aussah? Nein. Kann ich mal kurz sehen, ob ich da gut gespielt habe? Nein, darfst du leider nicht. Kannst du mir vielleicht sagen, also damit ich meinen Charakter besser verstehe, kannst du mir ein bisschen was Backstory geben oder so? Ja. Ich meine, warum bringe ich diesen Hasen gerade um? Kann ich den Roman lesen, auf den es basiert? Nein. Stimmt, es gibt keine Bücher, Altersbeschränkung, ne? Aber Filme schon, das ist schon komisch. Ein Kind darf doch einfach so Stephen King lesen, oder? Wenn jetzt ein Achtjähriger im Buchladen Stephen King kauft. Ich habe auch oder zu irgendwie früh so Horror oder Stephen King Bücher gelesen, glaube ich. Also viel zu früh. Hm. Das ist, glaube ich, auch ein Grund für vieles. Aber das war eigentlich also ein cooler Abend. Also das war wirklich einfach ein cooles Ereignis so. Also kann man echt mal häufiger machen. Ich wurde auch erkannt von einem aus dem Publikum. Das war sorry für den Moment, den ich ein bisschen verkackt habe, weil ich hatte Eis in der einen Hand und mein Portemonnaie in der anderen Hand. Und dann wolltest du mir die Hand geben. Und sprechen, gleichzeitig zu sagen, Entschuldigung, ich kann gerade noch nicht sprechen, weil ich meine Hände voll habe und die muss ich erstmal leeren. Dann war das Portemonnaie bei einer falschen Hand. Führte dann zu dem Moment, dass du dachtest, dass ich nicht mit dir sprechen will. Hast du das gefragt, störe ich gerade? Ich habe gesagt, nein, Entschuldigung kurz. Und dann hat es noch 15 Minuten gedauert, bis ich mein Portemonnaie verstaut habe und die Hand geben konnte. Tut mir leid. Aber wenn ihr, also falls ihr mich ansprecht und ihr das Gefühl, was ein arrogantes Arschloch, dann denkt vielleicht erstmal an diesen Moment, dass ich vielleicht den Moment einfach selber verkackt habe gerade. Ja, das ist so merkwürdig, wenn Leute dann plötzlich so nervös sind, wenn sie einem persönlich begegnen und dann so, das ist doch der Typ, der immer erzählt, was er für ein absoluter Versager ist. Wow, krass, ich bin aufgeregt, den zu treffen. So, obwohl man ja eigentlich dafür gehört wird, was man für ein Versager ist, was dann immer so merkwürdig ist. Vor allem, wir sind verletzbar für euch. Also ihr könnt auch einfach mit absolut. So einem, ihr wisst alles über uns, all unsere Schwachstellen. Ey, ihr seid uns persönlich 1:1 immer überlegen, sowohl sozial als auch körperlich, als auch coolnessmäßig in der echten Welt. Seid ihr uns in allem. Das war auch so mal, dass ich so gewartet habe am Zug und Leute sind so rausgekommen aus dem Zug und man hat jemanden gesehen, jemand ist so wirklich komplett gelangweilt und ist dann so die Stufen runter und hat sozusagen im letzten Sprung hat er mich gesehen, erkannt und wirklich in kürzes Eile eine Entscheidung getroffen und ist direkt auf mich zugesprungen und hat mich umarmt. Obwohl am Anfang der Bewegung er noch nicht mal bewusst wusste, dass ich da bin und musste einfach reagieren und hat mich umarmt und ich so, Jesus, einfach so. Und dann so, hey, geil, Fluentine, cool, Beefträger. Ich so, ja, okay, cool. Aber so, man hat gemerkt, so, der hat es einfach, musste jetzt was machen, weil du kannst ja nicht vorbeigehen und dann nochmal so, ihm glaube ich aber halt du bist ein Knuddeltyp, so. Ne? Na, du stehst überhaupt. Darauf, liebst das doch. Ich meine, du bist ein Knuddler, kommst auch immer im Laufe des Tages immer an. Das ist ich glaube, ich werde lieber umarmt, als so dieses kumpelhafte auf die Schulter hauen. Das ist, glaube ich, das, also ich glaube, ich... Das ist erniedrigend. Ja, ich glaube, ich lasse mir lieber einen Schritt greifen, als so dieses, Flo, und so dieses, Alter, ich kenne dich nicht so, das ist viel intimer. Auch diese große Pranke, die dann immer so runterdrückt. Aber das kann mir nicht passieren, weil ich meistens großer bin. Die meisten Leute kommen mit ihrem Arm nicht auf meine Schulter. Das ist gut, ja. Und du bist ja auch körperlich einschüchternd. Ja, die Person war sehr nervös. Das hat mich auch nervös gemacht, weil das so eine gegenseitig hat man sich so hochgeschaukelt. Das war so sehr, ihr müsst doch nicht nervös sein. Nein, die können immer uns immer gerne ansprechen. Natürlich. Ja, besonders Florentin mit einer Umarmung. Was hast du denn noch demnächst vor für coole Abendveranstaltungen? Das ist bestimmt auch mal demnächst. Schön, gehst du mal ins Theater? Schön. Bei einem Konzert in Köln. Echt? Ja, was für eine Musik? Nicht, nee, welches? Brauchst du nicht, aber was für eine Musik? Derber Rock. Iron Maiden. Schon richtiger in die Fresse Rock, würde ich sagen. Also da wird schon mal, da wird schon mal wirklich gewackelt mit dem da ganzen Körper. Da wird das so eine Bierkanister, Bierbecher mit geworfen. Ne? Auf jeden Fall. So ein gepuckt. Ey, gemoscht. Ich im Pogo-Pit, da bin ich aber der Erste, der da sagt, yo Leute, jetzt aber. Jetzt wollen wir pogen? Komm, wir pogen kurz. Ja, nee, ich weiß nicht, was das bedeutet. Nee, bei mir ist gerade recht ruhig eigentlich. Irgendwie, ich versuche gerade ein bisschen abzunehmen, will auch heute wieder laufen gehen. Ich weiß nicht, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, hab's angefangen. Ich habe es geschafft, Windows zu installieren auf meinem Mac. Irgendwie habe jetzt Age of Empires mal gespielt. Und ansonsten, ja, ist nicht viel los in meinem Leben. Manchmal hat man auch einfach so eine Phase, wo nicht viel passiert. Und man dann zurückblickt und sagt, ach, es war eigentlich ganz schön. Man merkt ja oft nicht die Phase, in denen es einem gut geht. Weil dann merkt man plötzlich, oh, ich habe keinen Job mehr, ich habe kein Geld mehr. Oh, war eigentlich ganz toll, die Zeit. Aber in der Zeit, in der man ist, dann merkt man es nicht. Ich habe die besten Interviewer, sind einfach zwischendurch mal, halten einfach mal zwischendurch ihre Fresse. Ja. Weil so dieses nicht zufrieden sein mit einer Antwort ist, glaube ich, am besten artikuliert, indem man sich nicht artikuliert. Wenn Anne Will sagt, ja, die haben manchmal eine Frage geantwortet und dann hat er wieder die Chance auszuweichen. In dem Moment, wo du einfach verhungern lässt, weil du merkst, du antwortest nicht auf meine Frage und man einfach schweigt und dieses, man erwartet noch mehr, dieses nicht zufrieden sein mit der Antwort. Glaub, auch so Moment, in der Luft so rudern, dieses schaufeln. Reden, dieses okay dieses, und ja, jetzt, ja, jetzt ja, kommt's an. Ja. Aber jetzt sagst es doch. Ja. Genau. Das ist auch mal, man sollte Leute generell so behandeln, als wären sie gerade kurz davor, den Durchbruch zu machen. Als wäre man Aufnahmeleiter und die wären vor der Kamera. Na, als würde man so ein gewisses Wort, als wäre man der Mathelehrer, der mit der X hoch 2 ja, ist gleich 4 durch A minus B. Ja! Genau. Und so behandle ich generell Leute, wenn sie irgendwas erzählen. Also wenn sie kurz vorm Durchbruch, ja, damals gab es eine gewisse Szene, ja, die hängen geblieben ist, damals in meinem Deutschunterricht. Welche? Und zwar wollte der Lehrer ein Wort von uns haben. Er wollte ein Wort von uns haben, aber niemand hat es geschafft. Weiter. Und alle haben aufgezeigt. Weiter. Und niemand wusste das. Und haben so Leute gesagt, da hieß es, wie ist er? Ja. Wie ist diese Person, um die wir gerade besprechen? Ja. Ja. Ist sie mutig? Nein. Ja. Nein. Ist sie, bisschen? Ist sie gewaltbereit? Nein. Und dann kam ich und gesagt, sie ist pragmatisch. Ja. Und es war pragmatisch. Da haben wir's. Pragmatisch. Was war dein stolzester Moment in der Schulzeit? Ja, das war's. Das wirklich? Ja, also es war, weil eine halbe Stunde lang, lächerlich lang, haben wir dieses Wort gesucht und dann habe ich einfach aufgezeigt, ich war die ganze Zeit beschäftigt, habe nebenbei Gamer gespielt, habe ich aufgezeigt, pragmatisch, bam, das war's. Das war schon cool. Ich möchte auch einfach so, weil mit der Pufopedia im Nacken, möchte ich auch einfach das nochmal in die Geschichtsschreibung der Welt meinen. Das ist uncool jetzt. Was? Ja, dann nicht. Nee, aber es ist uncool, das ist, mit der Ansage zu bringen, dass sie das in die Pufopedia schreiben. Also nein, man überdenkt ja sein Leben so ein bisschen so. Man hat dann man schaut diese Pufopedia-Seite an, dann denkt sich, okay, das ist mein Leben. Okay, gut. Alles und das klar. Sieht zu den ersten 80% richtig, richtig düster aus. Okay. Und deswegen möchte ich auch dass also gerade meine Seite, die Pufopedia konzentriert sich halt stark auf das Thema Körpergewicht. Und deswegen dachte ich, könnte man dem einfach ein bisschen was entgegensteuern, indem ich jetzt einfach sage, der stolzeste Moment meiner Schulzeit war im Wirtschaftsunterricht, als die Lehrerin gefragt hat, was sind denn Einnahmequellen des Staates? Und sie hatte schon so eine Folie auf einem Overhead-Projektor liegen und mit so einem Zettel drauf, so klassisch, und hat dann so Stück für Stück so cool, ne? Runtergezogen. Er war der erste Lehrer, der das gemacht hat. Ja, aber das war auch immer so problematisch, weil wenn du halt irgendwie 5 Punkte hast und ein Schüler nennt erst den dritten Punkt, dann muss man halt dann immer noch so ein Blatt von oben nehmen und ja, dann stimmt. So runter und dann so, und dann sagt jemand das Fünfte und dann so, ja, ich, shit, ey, dann war so ganz schlecht. Und dann hatte die schon alle 5 richtigen Antworten, halt irgendwie dieses Steuern, bla bla, so halt. Die 5 richtigen Antworten auf den Zettel. Und dann habe ich gesagt, Geldstrafen. Und dann hat sie gesagt, ja, stimmt. Und dann musste sie den sechsten Punkt machen. Und das hatte sie nicht auf ihrem Arbeitsblatt, auf ihrer Folie. Und dann, ja, hast recht. Also du hast und dann musste sie tatsächlich mit so einem Filzstift noch sechstens Geldstrafen. Und danach musste sie erstmal jemand anrufen. So, so hey, hey, hey, Leute, habt ihr es auf dem Verkaufen, Schirm? Verkaufen. Hey, habt ihr es auf dem Schirm mit Geldstrafen? Da musste anscheinend. Ich weiß. Hey, ich glaube, in Bayern musste der gesamte Lehrplan geändert werden, weil ich da noch was hinzugefügt habe, weil da niemand jemals draufgekommen ist, dass der Staat ja Geld einnimmt durch Geldstrafen. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Und tatsächlich, und ich denke mir so, die hat die Folie wahrscheinlich schon in vielen Jahrgängen davor benutzt. Alle dumm, die Jahrgänge. Nur ich habe dieses Blatt perfekt gemacht. Bei mir ist auch mal was passiert. Und zwar gab es mal ein Brainstorming damals in der Grundschule, war das noch. Gab es ein Brainstorming zu Strom, Elektrizität. Brainstorming. Wer hat Ideen? Wechselstrom. Gute Idee. Noch weitere Ideen. Ideen. Wir sollten einfach so sammeln, was verbinden wir damit? Das war so Sachunterricht, sowas. Wie nennen wir das Fach, wo einfach Sonstiges? Wo, ja. Mathe, Sport, Rallye, Sonstiges. Aber oh, wir haben jetzt 3 Stunden lang Rest. Oh nein. Alter, hast du die Resthausaufgaben für Hausi? Hast du die Resthausi für morgen? Rest. Ja, und dann war Sachunterricht halt und es ging um Sachen, nämlich um Elektrizität. Und dann hieß es ja, wer kennt welche Begriffe? Und dann habe ich irgendwann, war das schon alles voll, da war voll geschrieben, dann habe ich aufgezeigt und gesagt, AC/DC. Und sie, alle haben gelacht. Und sie so, ja, das ist eine Band. Und alle haben noch mehr gelacht. Alle haben noch mehr gelacht. Und ich war am Boden. Ich wurde zerstört. In der Pause, ich war das Opfer der Pause. Alle haben gesagt, ha, er hat eine Band gesagt, obwohl wir bei der Exotik gesprochen haben. Und dann am nächsten Morgen. Was aber auch wirklich nicht so clever ist. Am nächsten also, ja. Tag habe ich dann so ein Englisch-Wörterbuch mitgebracht. Und da war stand vorne drin AC/DC, Gleichstrom, Wechselstrom. Hab's auf das Pult gelegt. Sie hat gesagt, wow, das wusste ich nicht. Gut, Stefan. Und die ganze Klasse, also ein Lichtstrahl ist auf mich gekommen. Und die ganze Straße hat Halleluja gesungen. Das war ganz schön cool. Und haben die sich nochmal bei dir entschuldigt? Nein. Weil wie kleine Arschlochkinder haben sie mich dann dafür gehänselt, dass ich einen Duden mit in die Schule gebracht habe. Dann, anderes, gleiche Lehrerin, anderes Fach. Nee, war auch Sachunterricht. Biologie war, glaube ich, war auch gezählt auch unter Rest. Und da war ein Test. Und dann sollten wir die Knochen bestimmen. Und dann gab's, dann ist halt die Frage. Was ist denn für ein Schulfach? In der Grundschule. Und dann war halt die Frage, wann die Halswirbel in die Rückenwirbel übergehen. So. Und dann war das nicht ganz, war das so ein bisschen schwierig eingezeichnet. Und dann habe ich einen Fehlerpunkt bekommen, weil ich das noch als Nackenwirbel bezeichnet habe. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, ich glaube aber nicht, dass das stimmt. Dann habe ich zu Hause so ein Lexikon mitgebracht. Wo der nervigste Schüler der Welt. Das ist Stefan. Habe ich so ein großes Lexikon, so ein lächerlich, man hat ja auch so ein kleiner Tonister, aber es war so ein lächerlich großer Bildband, den ich dann mitgebracht und aufgeschlagen habe. Und dann hat sie uns allen den Punkt gegeben, für Leute, die da noch Nackenwirbeln geschrieben haben. So, das richtig die war. Heutigen Schüler können sich das gar nicht vorstellen. Heute halt so, ja, ich schicke dir einen Link oder wir schauen kurz auf der Wikipedia nach. Aber ja, damals musste man noch in Keller und da irgendwie die Ausgrabung dann fertig machen, um dieses große Lexikon einfach mitzubringen. Das war schon. Ich habe so oft Bücher mit in die Schule gebracht, weil ich bewiesen habe, dass ich mehr weiß. Ich hatte eine Englischlehrerin, wo ich mir wirklich streckenweise dachte, ich bin einfach klüger als die. Wo dann so ein Vokabeltest. Und dann war dann irgendwie, keine Ahnung, nackt. Und dann habe ich geschrieben, nude. Und dann hat sie geschrieben, nee, falsch, naked. Naked. Wo ich mir dachte so, sorry. Ich bin viel auf Webseiten unterwegs. Und ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche. Und so, die hat dann immer wirklich das musste das richtige Wort sein. Obwohl meins auch gestimmt hat. Das habe ich mich sehr mit der angelegt. Aber dann auch nicht, weil. Es gab bei uns mal einen Test, wo es hieß, sorry, das war gerade so abdriften, aber da hieß es dann, was heißt daily? Auch völlig so eine Schulaufgabe, wo nur so ein kleiner Zettel ausgeteilt wurde. Was heißt Daily? Ist das jetzt Mathe oder ist das Physik? Was soll das? Und es war Englisch. Und dann sollte man, das war so ein Vokabeltest, Daily. Und ich geschrieben, ja, es ist eine Art Restaurant, so ein kleines Restaurant halt. Ja. Falsch, die Antwort war delicious. Dann dachte ich mir, Moment mal kurz, erstmal. Bei allen musste man nur das deutsche Wort dazu schreiben. Plötzlich müssten wir eine andere, wird eine Abkürzung gefragt und dann müssen wir nicht das deutsche Wort, sondern das englische Wort für finden. Jesus! Du hast das Vokabeltest-Game auch offensichtlich auf Level 12 erhoben. Daily kommt von delicious? Ja. Nein, ich dachte, das war was Indisches. Das ist eine ganz andere Frage. Ja, das dachte ich nämlich Daily. Auch. Ach, scheiße. Wegen Neu-Delhi, dachte ich. Ja, eben. Ich dachte auch tatsächlich, das ist halt eine indische Art von Rest. Ach, ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Ich habe auch keine Ahnung, aber das ist auch eine dumme Aufgabe, ey. Es gibt so viele Begriffe, wo man nicht genau weiß, was es ist. So Imbiss. Ja, oder Buch. Oder Bistro. Was ist das? Bistro? Ich habe letztens so ein Kofferwort gesehen und so eine Mischung aus zwei völlig weirden Worten. So wirklich so Bistris oder so Imbiss und Bistro. Ach, das beides sind Nonsenswörter und ihr macht da noch ein Nonsenswort draus. Oder irgendwas anderes. Imbiss. Ich glaube, Takeaway und Imbiss. Take Biss oder irgendwie so ein... Take a Bite. Bullshit. Aber kommt Imbiss denn vom Beißen? Biss? Wollen wir, ich glaube, wollen wir bei dieser lateinischen Imbistus oder so. Wollen wir bei dieser Comedy-Einbahnstraße kurz mal wieder zurückfahren? Ja, wollen kurz mal drehen? Rückwärtsgang, Comedy-Rückwärtsgang. Rest der Folge einfach nur Beep. Der Erste, der das entwickelt hat, ne, dieses Rückwärtsfahren. Ich habe gerade an Echolot gedacht. Dieses Beep. Beep, Beep, Beep. Gibt es noch U-Boote? Ja. Sind U-Boote noch ein Thing? Und haben die immer noch diese Echolote, diese furchtbar nervigen? Schlafen die dann auch bei diesem Ton? Diesem das ist Bing? Gar keine so dumme Frage, ob U-Boote heute. Also ich danke, glaube, es gibt schon mittlerweile meine Fragen bewertet in dumm, nicht so dumm, mega dumm und dumm, typisch Stefan dumm. Ich glaube schon, dass es. Also gibt es bestimmt noch, aber ob die eine. Hört man nie, man hört immer nur so von Flugzeugträgern irgendwie im nordkoreanischen Gewässer oder irgendwelche Kampfflugzeuge, aber U-Boote, so die denken sich auch so, ja Leute, hallo, wir sind schwer zu sehen, aber wir existieren auch. Warum noch. Waren die denn mal, da hat man mal gesagt, wow, gute Idee, Wahnsinn, unter Wasser, das kommt, sieht niemand kommen, es ist nicht seit der Erfindung des Radars, einfach komplett obsolet. Ja, aber das wurde ja dann erst erfunden, der Radar. Ja, ja, ja, gut, aber meine Frage, es gibt ist nicht egal von wo man kommt. Die haben doch Atomsprengköpfe und so. Ich glaube, die werden mit Atomen betrieben, deswegen heißen die Atom-U-Boote. Ja, das auch, aber es gibt auch Atom-U-Boote mit Nuklearraketen, glaube ich. Nein, ja. Ich glaube schon. Heute, die große Halbwissen-Folge. Ey, weil diese Kommentare, so, wo dann immer bekommen, dass wir das nicht genau wissen und ja, sowas. Ja, jemand hat uns erklärt, wie ein Akku funktioniert. So, gucken wir uns doch mal kurz an, wie ein Akku funktioniert. Das haben wir schon vorgelesen. Realität. Kommen wir nun zu einer nächsten Rubrik. Realität. Fake Check. Nee. Wir haben noch nie eine Nachricht mehr von uns redigiert. Also neu klargestellt. Es gab noch nie eine Klarstellung. Also Max schreibt, wie ein Akku funktioniert. Erstens, Memory-Effekt gibt es nicht mehr. Also erst leer machen ist nicht nötig. Zweitens, diese Akkus wollen, also Lithium-Akkus, wollen auf keinen Fall komplett entladen werden. Drittens, diese Akkus wollen auch nicht lange geladen rumliegen. Was wollen sie denn? Das heißt, Handy, Laptop immer an der Ladestation, killt die Dinger. Gut, also immer auf 80% aufladen, dann wieder leer machen. Aber mit so einer akuten Anti-Haltung. Dankeschön. Es killt die Dinger. Aber ein bisschen angepisst geschrieben. So. Das also, killt diese Drecksdinger. Ey, ja, also die wollen halt nicht geladen werden, es killt die halt. Ja. Hatte ich auch mal oft. Ein genervter Physikprofessor. Ich war ja im Callcenter. Und da haben Leute immer angerufen, weil die haben so eine Mailbox bekommen. Und dann hat auch immer jemand angerufen, so, ja, dann habe ich bei dem Drecksding angerufen und dann habe ich meine Scheißnummer eingegeben und die haben mir so, wow, wow, wow, wow, wow. Ey, lass uns erstmal auf einer Basis anfangen. Aber ich verstehe, die hatten schon jetzt keinen Bock mehr. Nein, weil die zum achten Mal bei dir anrufen. Siehe PayPal. Nee, aber die rufen das erste Mal. Und die sagen schon so, als ob ich, ja, dann habe ich diese scheiß Schrottgeräte und so. Wovon reden sie denn? Was? Genauso habe ich aber auch gesprochen. So, ja, wir haben Pufo.fail, das ist kein Geld mehr und diese Drecksscheiße von dem einen Konto ist es auf dem anderen Konto und die fucking Handynummer habe ich mich verschrieben und der fünfte, den ich dann angerufen, da musste auch denken, so, wow, was ist denn mit ihm verkehrt eigentlich? Was ist denn unsympathisch? Aber wirklich 99% des Problems, die Kunden bei meinem Callcenter haben so ein Callcenter bekommen und eine Nummer und dann mussten die dort anrufen und dann die Nummer eintippen. Dann hieß es immer, geben Sie die Nummer jetzt ein, dann musste man die eintippen. Und 99% aller Leute, die bei mir angerufen haben, haben die Nummer gesagt, statt einzutippen. Und es war immer so, kann es sein, dass sie die Nummer gesagt haben. Und dann haben die dann auch auf ihrer Mailbox nochmal die Nummer aufgesprochen. Völlig unnötig. Sodass dann, das waren so Kontaktanzeigen-Gedöns, sodass dann Leute, wenn sie da angerufen haben, so, ja, jetzt hören sie die Nachricht von ihrem Liebhaber. 56, 130, 76. Ja, muss ich jetzt da hin. Hört man das, wenn man... Ja, aber muss er alles sagen. Und dann so, ja, hallo, hier ist die Bianca. Aber jeder, der da angerufen hat, hat erst mal gehört, 56, 130, 70. Jedes Mal denkt, was glaubst du, wie das funktioniert, du Depp einfach. Kurz mal, Anekdotencrasher. Ich glaube, wenn du so eine Nummer einsprichst, bezweifle ich. Eben, das funktioniert sowieso nicht. Aber der hat es ja nicht mal an der richtigen Stelle überhaupt eingesagt. Also völlig falsch. Erst wenn er seine Nachrichten wieder abhören wollte, hätte er seinen Code eintippen müssen. Aber der hat sein, es ist zu kompliziert. Aber das verstehe ich aber nicht. Aber es ist komplett. Manchmal muss man ja dann, wenn sie eine Störung haben, drücken sie die 2. Ja. Und dann drücke ich die 2. Zwar. Kann man das alles überspringen, indem man direkt die richtige Nummer eingibt? Oder könnt ihr mir nicht mal eine Website geben, wo man diese Endungen vorher schon eingibt? Weil das ganze Gelaber. Ich will, weißt du, meistens kommt dann der Punkt, den man braucht, bei Nummer 8 und so. Da musst du davor 7 lang Bullshit. Tatsächlich sind es verschiedene Systeme. Bei manchen Systemen musst du erst auf den richtigen Kommando warten. Bei manchen kannst du schon von Anfang an, das sind die modernen, also heißt alles, was nach 1980 programmiert wurde, da kannst du schon von Anfang an eintippen. Aber im Endeffekt kommst du immer mit einem gelangweilten Typen raus, ja, der gerade, wenn dein Anruf kommt, irgendwie sich gerade eine Salami-Brötchen in die Kiemen schiebt. Das ist auch wie so ein MMORPG. Also egal, welchen Weg man geht, welche Zahlen man richtig drückt, am Ende ist man bei dem einen Endgegner. So. Ja. Und der hat auch keine Lust auf dich. Ja. Aber wie viele Leute haben sich bei dir verabschiedet im Callcenter? Weil ja, doch, einige. Echt jetzt? Ja, ja. Callcenter ist ja zu 80% abwimmeln. Ja, Du kennst dich ja auch nicht gut genug aus. Wenn ich eine Lösung habe, will ich maximal schnell aus dem Gespräch raus. Ja, das Problem ist, also generell beim Kundensupport, ich glaube, das trifft auf viele zu, die hatten ein ganz spezielles Erlebnis. So, und dann sagen sie, ja, das hat nicht geklappt. Und dann versuchst du, dieses Erlebnis zu rekonstruieren, aber das funktioniert nicht. Der sagt so dann, ja, haben sie denn die Nummer eingetippt? Ja, das weiß ich nicht. Ja, und haben sie das denn gemacht? Ja, schon. Und dann behaupten die halt einfach Dinge, aber du kriegst diesen konkreten Fall, der zu dem Problem geführt hat, nicht mehr rekonstruiert. Schlicht. Auch weil Leute nicht zugeben wollen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja, genau. Und die sagen dann so, ja, weiß ich nicht. Und haben sie da oder das oder so. Und dann, das heißt, dein Hauptproblem ist, ja, das klappt schon, machen sie es einfach nochmal. Einfach nochmal abwimmeln. Das heißt, du musst immer nur abwimmeln. Glaub, und das ist da viel, spielt die Verabschiedung eine große Rolle. Ich glaube, was die Leute wollen, ist, die dürfen keinen Fehler haben und so den einzigen Fehler im System gefunden zu haben, den es gibt. Sie wollen dieses eine Montagsmodell haben, was nicht funktioniert. Und die auch auf die Frage, ja, aber das hat jetzt nicht geklappt, hat mich der Anruf trotzdem was gekostet? Immer, nein, natürlich nicht. Klar, natürlich kostet er auch was. Wenn du hast du gelogen, angelogen? Immer angelogen, immer einfach gesagt, nein, natürlich nicht. Weil wenn er dann sagt, so ja, die Kostenzurückerstattung, ja, der Anruf hat 30 Sekunden gedauert, also kriege ich 80 Cent zurück und dann musst du dann einen Scheck ausstellen. Musst du wirklich ausstellen? Ja, natürlich musst du das dann sehen zurück, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Dann bist du ja maximal massiv illegal vorgegangen. Ja klar, das ist alles illegal, das ist kompletter Bullshit. So, natürlich, wenn die da anrufen und dein System funktioniert nicht, und dann musst du natürlich Geld zahlen, aber erstmal zu rekonstruieren, ob wirklich das Problem auf deiner Seite lag oder ob die was falsch gemacht haben, ist unmöglich. Das heißt, du musst einfach sagen, so nein, das passt schon. Und erst wenn ihr dann mit ihrer Telefonrechnung nochmal anrufen und sagt, ja, sie hatten ja damals und dann sagt er, wirklich? Nein, natürlich aber übernehmen wir die Kosten. Also Callcenter lügen. Wenn die sagen, okay, da muss ich ganz kurz mit meinem Vorgesetzten sprechen, bleiben sie ganz kurz dran. Was machen die da wirklich in der Zeit? Gar nichts. Überhaupt nichts. Nee, Moment mal. Nö, gar nichts. Hast du den Satz mal gesagt? Also ich muss kurz mit meinem Vorgesetzten sprechen und dann einfach für eine kurz gemutet ja, und dann kurz einfach mal. Ich habe oft einfach aufgelegt. Ups. Ja, dann leite ich sie ganz kurz weiter. Klick aus. Oder wenn er nochmal anruft, ach wirklich? Ach so, das tut mir leid. Ja, dann ist er anscheinend gerade momentan noch in einem anderen Call. Ich versuch's doch mal. Ich versuch's doch mal auflegen. Aber auch generell, je unfreundlicher die Leute sind, desto länger wirst du in der Warteschleife gehalten. Einfach dieses klassische. Ja, ich frag kurz mal nach. Warteschleife, wirklich 20 Minuten in der Warteschleife gehangen und dann einfach nochmal, ja, das man Problem will die auch lag so nicht auf unserer Seite. Man will die Wütenden, da denkt man, wow, man will die erst zum Herzinfarkt treiben, oder? Man will dann noch mal ein bisschen so anstacheln, das Schwein. Du hast die absolute Macht über diese Leute, weil du einfach so, ah, Warteschleife, und dann hören die irgendeinen so schlechten Crap. Boah. Das ist wunderbar, du hast die absolute Macht. Cool wäre, anhand der Stimmung des Anrufers zu erkennen, welcher Mitarbeiter am ehesten jetzt zugeschaltet wird, dass man das mal so ein bisschen streut, dass mal jeder einen angenehmen bekommt, die dann mal so, dass die Mitarbeiter auch ein bisschen Abwechslung bekommen und dass die Stimmung schon erklärt, was für ein Problem vorliegt. So die maximal genervten sind offensichtlich die, die kein Problem haben. So, und die so halb genervt sind, okay, könnte eine Störung vorliegen. Ich glaube, es hat sich auch mal bei jemand mal beschwert über mich, aber ich habe generell falsche Namen verwendet. Ich habe mich immer als falsche Name vorgestellt. Und es war mal tatsächlich so, ja, es hat sich jemand über jemanden Christian. Und dann so, ja, aber Christian hat auch schon vor 3 Monaten gekündigt. Und so, ja, ganz komisch. Und so, und ich habe immer Christian gesagt, oder ich weiß nicht genau, wie der Christoph oder irgendwie sowas in der Richtung, der vor kurzer Zeit gekündigt hat, einfach damit ich dann sagen kann, ja, das war ja der, ah ja, okay, hat der Scheiße gebaut, yeah. Aber der hat es gekündigt. Dem werden jetzt nicht nochmal nach der Kündigung anrufen und sagen, ja, du hast ja bei einem Anrufer aber das falsche Teil gesagt. Deswegen einfach immer. Ja, aber ich kann moralisch nicht so ganz. Ey, Leute, wir müssen mal aufhören, über mich zu reden. So ständig. Letzte Woche habe ich einen Behinderten verletzt. Jetzt massiv im Telefonbetrug. Das ist so spannend, weil jetzt bist du so ein Moralapostel mittlerweile geworden. Wo denn? Auf jeden Fall. Also, ich werde andauernd von dir angeflaunt, weil ich mal wieder moralisch nicht richtig vorgegangen bin, weil ich mal in einem Meeting gelogen habe. Dann kommen wir schon von der Seite, wird schon Ave Maria gebetet, damit ich nicht in die Hölle komme. Und dann wird einem so böse Blicke zugeworfen, weil man mal moralisch nicht so ganz taktvoll vorgegangen ist. Du bist ein sehr moralischer Typ. Ich gar nicht. Ja. Ich bin ein Narzisst. Ich habe aus meinen Sünden gelernt und ich bin weitergezogen. Geheilt. Bin weitergezogen. Und mit deinen Flyern da immer. Stefan. Ja. Ja, was denn? Wie schaut's aus? Die Leute schreiben schon immer weiter. Fit kann auch lustig. Wann geht's los? Ja, ein bisschen an dir auch mal wieder. Ja. An wow, Florentin hat nämlich keine Zeit mehr abends, weil er den 18. Podcast gelauncht hat. Mittlerweile geht's um seine Podcasts nur noch. So wie so ein TV-Spielfilm für Podcasts. Gibt es was eigentlich? Nein. Noch nicht, aber bald vielleicht. Aber das wäre echt mal eine Frage. Also ich würde gerne mal mit dir abends Badminton spielen gehen. Mhm. Also weil ich brauche Sport. Also mittlerweile, ich bin auch in so einem Fitnesswahn durch dieses Juul. Denke mir, komme dann abends so energetisch nach Hause und denke mir, wow, jetzt vielleicht eine Runde joggen gehen? Nope, Netflix sofort. Und dann gehe ich pennen. Ich würde gerne mal ein bisschen Sport machen. Ich habe auch gerade die Motivation, rauszugehen, Sport zu machen. Da hilft einem dieses dreckig schöne Wetter ja auch. Weil ich fahre mit der Bahn nach Hause und irgendwann kommt die aus der Erde herausgeschossen und über die Rheinbrücke zu mir nach Deutz. Und während man über die Rheinbrücke fährt, sieht man halt die Pollerwiesen. Die Pollerwiesen sind, oh, Traum. Einfach so grüne, große grüne Wiesen mit so einem leichten Kieselstrand direkt am Rhein. Wahnsinn. Blick auf Dom, Blick auf die Kranhäuser. Toll. Und dann fahre ich mal nach Hause und fahre die ganze Zeit an glücklichen Menschen vorbei, die dann da liegen. Wo ich genau weiß, wenn ich nicht zu Hause bin, jetzt bin ich einfach im Keller, bei mir in meiner scheiß dreckigen Kellerwohnung, mach die Rollladen zu, damit man mich nicht beim Masturbieren zugucken kann und guckt Netflix. So. Das ist mein Leben. Ja. Und die haben da einfach coole Zeit. Aber lass mal nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch spielen wir. Aber nicht so gerne mit den Tauschen. Ja, können wir gerne machen. Nächsten Mittwoch. Erstes Spiel. Periscope. Abonniert mal schon mal das YouTube-UFO. Vielleicht machen wir da YouTube Live. YouTube Live. Oder sowas, oder nehmen es nur auf. Oh, YouTube Live ist nicht, oh. Kann man denn was aufnehmen und dann bei YouTube Live einspeisen? Ja, das machen die Rocket Beans ja auch. Ja, aber das glaube ich nicht. Aber wie so machen trivial, die das denn? Aber keine die Ahnung, die haben ultra krasse Sendetechnik. Aber ich weiß nicht genau. Freut euch darauf, nächsten Mittwoch heißt es entweder Fit kann auch lustig und wir schwingen die Federballschläger. Nächstes Wochenende heißt es Fett kann auch lustig, glaube ich erstmal. Und dann irgendwann fit. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine fantastische Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir heben ab. Tschüss. Tschüss.